21.30 Uhr, hier ist Rias Berlin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir setzen nun in der aktuellen Stunde unsere Berichterstattung über die Ereignisse in der CSSR fort. Doch hören Sie zunächst die Nachrichten. In Prag ist es den sowjetischen Aggressionstruppen nach fast zweitägiger Besetzung des Landes offenbar noch immer nicht gelungen, tschechoslowakische Politiker zu finden, die bereit sind, eine Moskau-hörige Regierung zu bilden. Dagegen haben die Sowjets nach Mitteilung der Prager Abendzeitung Večernji Praha, die in einer Sonderausgabe erschien, die bisherige Führungsspitze des Landes nach Moskau deportiert. Die Zeitung nennt den Vorsitzenden der KPC, Alexander Dubček, Parlamentspräsident Smirkovsky, das Präsidiumsmitglied Spacek und den Vorsitzenden der Nationalen Front Kriegel. Zuvor hatte der Sender Freies Prag unter Berufung auf Augenzeugen bereits die Entführung von Ministerpräsident Černík in die Sowjetunion gemeldet. Der außerordentliche Kongress der KPC, der unter schwierigsten Bedingungen heute im besetzten Prag zusammentrat, hat Dubček, Smirkovsky, Černík, Spacek und den ebenfalls von den Sowjets festgehaltenen Parteisekretär Cizaš zu Mitgliedern seines Präsidiums gewählt. Der Kongress bat alle kommunistischen Parteien der Welt um Hilfe. In dem Appell heißt es, die gegen den Willen des tschechoslowakischen Volkes vorgenommene gewaltsame Besetzung des Landes und die Verhaftung führender Politiker werde furchtbare Folgen für die gesamte kommunistische Bewegung haben. Der KPC-Kongress verlangte ebenso wie die noch auf freiem Fuß befindlichen Mitglieder der Regierung und des Parlaments die sofortige Freilassung der Politiker sowie den Abzug der Aggressoren. Falls dies nicht geschieht, soll morgen Mittag ein Generalstreik beginnen. Die Mitarbeiter des Justizministeriums, des Obersten Gerichtshofes und der Sicherheitspolizei haben sich ebenfalls zu den gesetzmäßigen Organen der Tschechoslowakei bekannt. Die im Gebäude der Nationalversammlung tagenden Abgeordneten haben einstimmig beschlossen, das Gebäude nicht freiwillig zu verlassen und bis zur Wiederherstellung einer normalen Situation zusammenzubleiben. In einer Botschaft sicherten sie Staatspräsident Svoboda ihre volle Unterstützung zu. Unterdessen nimmt der passive Widerstand der Bevölkerung weiter zu. Offenbar unter diesem Eindruck haben sich die Sowjets entschlossen, die kleineren Städte des Landes zu räumen und in den Großstädten lediglich die Ausfallstraßen zu bewachen. Zugleich verlangten sie jedoch, dass sofort jede antisowjetische Tätigkeit eingestellt wird. Die Parteizeitung Rude Pravo erschien heute als Flugblatt. Das Blatt stellte fest, das Klima zwischen der Bevölkerung und den Besatzern habe sich am zweiten Tage der Okkupation weiter zugespitzt.